Monster. Ich glaube nicht an Monster. Als Teenager war ich selbst eines. Ich fürchte mich nicht vor Dämonen, doch manchmal lähmen mich meine eigenen. Ich fürchte mich nicht in der Dunkelheit, doch manchmal betrete ich die leere Wohnung alleine und spät, gucke ich schnell unter das Bett und in alle Räume, bevor ich mich hinlege. Ich fürchte mich nicht vor Drachen, doch gehe ich alleine auf dunklen Straßen, blicke ich mich um. Die Zeit verfliegt. Heute werden die Kinder meiner Freunde schon langsam zu kleinen Monstern. Könnte ich doch nur die Zeit zurückdrehen, dann ward ich selbst auch noch einmal zu einem. Würd aber schon vieles anders machen. Mich anders verhalten. Was soll's?